Transparenz für die Ohren. Dann begrüße ich alle anwesenden Gäste, Zuhörer und natürlich Vorstandsmitglieder zu unserer Landesvorstandssitzung am 2. März. Wir haben 20.33 Uhr und wollen loslegen. Das Protokoll macht wie immer die liebe Isan. Anwesend haben wir den fairen Piraten, den Dennis, den Ralf, den Stahlrabe, den Bernd und mich, die Vaku. Entschuldigt haben sich Andreas, Marie und auch der Masch, soviel ich weiß. Die kommen, glaube ich, etwas später. Damit sind wir aber beschlussfähig, deswegen stimmen wir jetzt mal schnell ab über das Protokoll der letzten Sitzung. Gibt es da Gegenrede oder Enthaltungen? Dann ist das angenommen. Dann sind wir schon bei den Berichten des Landesvorstands. Dennis. Ja, also wie gesagt, jetzt bin ich hier gerade noch am Räumen wegen des Landesparteitags morgen und da kommen wir auch gleich schon zur Sache. Ne? Landesparteitagsvorbereitung, nicht so viel, diesmal hat die Vaku mehr übernommen oder das meiste übernommen, sagen wir es mal so. Ansonsten immer die ganzen Wahlkampfsachen, wir haben uns getroffen am Donnerstag, am jeden Tag eigentlich quasi. Irgendwelche Dinge durchzusprechen. Es geht voran, es wird eine neue Abfrage geben nochmal, beziehungsweise die Kreise werden nochmal abgefragt, wie viel sie jetzt vom Wahlkampfmaterial brauchen. Das wird alles sehr benutzerfreundlich sein. Also so eine Art Shop-System, das ist jetzt aufgesetzt, da könnte der Andro jetzt eine Menge zu erzählen. Dort sind auch schon Dinge eingepflegt an Wahlkampfmaterialien, was Plakate angeht, was andere Materialien, die es jetzt auch mal angeht, also vieles ist da schon drin, inklusive Pavillons und so weiter. Und da sind wir gerade eben auch noch dabei, Werbemittel zu besorgen. Wir haben das letzte Plakat ausgesucht oder es wird auch gerade gestaltet. Flyer sind dabei. Der Valomat bin ich jetzt dabei. Der ist fertig beantwortet worden von vielen Leuten. Da bin ich gerade dabei, das den Valomat-Leuten mitzuteilen. Das hat aber auch noch bis Mitte nächster Woche Zeit. Ansonsten, ja, irgendwie einigen Leuten wegen ihrer Wahlkampfunterlagen, wegen ihrer Wahlunterlagen nochmal hinterhergelaufen. Wir wollen die Liste jetzt endgültig nächste Woche abgeben. Dort hatten wir auch nochmal Unterredung mit dem Landeswahlleiter. Das ist auch noch alles noch easy peasy, innerhalb toller Fristen und so weiter. Und ja, jetzt bin ich noch am Überlegen. Hat sich eine Menge, wie gesagt, zugetragen und es geht jeden Tag weiter. Und morgen ist Aufbau Landesparteitag und danach haben wir einen Landesparteitag inklusive Aufstellungsversammlung. Danke, Dennis. Wir machen das wie immer, wenn ihr Fragen habt. Wir gehen erstmal alle durch und dann könnt ihr hochkommen und Fragen stellen. Der Andreas ist nicht da, dann wäre der Harald dran. Also ich war bei der LAFO-Sprechstunde, habe Niederrhein-Stammtisch mitgemacht, Mitgliederaktivierung, war beim KVT, habe alle möglichen AV'en mit durchgeführt oder vorbereitet. Das kann man hier lesen. Hamm, Unna, Essen, Mülheim und 17, die jetzt auf dem LPT in Bielefeld aufgerufen werden sollen. Das wären dann sozusagen alle, die terminiert sind. Und wir sind jetzt bei knapp 100 bei den besetzten Direktkandidaten und dementsprechend sind noch knapp 30 offen. Und wir hoffen aber, dass wir da sehr nah an die 128 dann auch drankommen. Dann gab es einige Mammelsitzungen, an denen ich teilgenommen habe, zum Beispiel Vorstand Bielefeld. Und ich habe Tickets im AT bearbeitet und gut, das reicht erstmal. Danke. Der Masch sagte vielleicht später noch was, dann der Bernd, bitte. Ja, vielen Dank, Vaku. Also, ich kann es ja glücklicherweise kurz und knapp halten. Hab dann noch eine Mitteilung zu machen im Anschluss. Da wären LAFO-Sprechstunde, zumindest das, was mir eingefallen ist, so auf die Schnelle von der vergangenen Woche. Ein paar Tickets, jede Menge organisatorisches Kram, über das ich leider hier nicht reden kann. WGNÖ. Dann ist als wesentliches Ereignis angefallen, eine Mahnung ist eingegangen während meines Urlaubs und während meiner Krankheit im Januar, die ist uns leider durchgegangen. Da das auch einen NÖ-Tatbestand beinhaltet, mussten zusätzlich 5 € Mahngebühr bezahlt werden zu Gericht. Ich denke, das reicht für eine Nichtentlastung des Vorstandes massig aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das einen Rücktritt rechtfertigen würde. Das lasse ich mal die Mitglieder entscheiden. Ich bin da im Augenblick noch unsicher, aber ich wollte es zumindest schon mal von meiner Seite aus vermerkt haben. Das ist die erste Mahnung seit ewig langer Zeit. Und das ist mir von daher umso mehr peinlich, dass das passiert ist. Ich bitte dafür den Vorstand und selbstverständlich auch die Mitglieder um Verzeihung. Und jo, macht euch mal Gedanken, ob das reicht. Danke. Okay, Ralf? Ja, der noch vor sich hin grinst. Ja, Tickets, Mitgliederlisten, Mitgliederdatenpflege, Vorbereitung für ein LPT auch, Akkreditierungsserver musste aufgesetzt werden. Habe ich jetzt im Moment tatsächlich kräftige Unterstützung vom Daniel Jäger. Das Gerät läuft soweit und sollte auch funktionieren. Wenn er nicht auf dem Weg nach Bielefeld dann den Geist aufgibt, wegen Grenzübertritt und so. Ansonsten viel Kleinkram und das war's. Dankeschön, Stahlraube. Ja, bei mir ist es auch wieder kurz und knackig. Mails und Tickets und Umlaufbeschlüsse wie immer. Ein bisschen Schatzmeisterei und zur Abwechslung dann auch mal eine AG-Technik-Sache gerade noch. Okay, danke schön. Marie kommt vielleicht auch noch später und kann da noch was sagen. Ja, bei mir in Kürze. Ich war auf dem Kampagnenseminar. Ich war bei einem ein oder zwei Wahlkampforgamambels dabei, habe das ein oder andere für den LPT noch organisiert und ansonsten Texte, Lektorat und so weiter, Umläufe und Tickets etc. Okay, gibt es Fragen aus dem Zuhörerraum? Dann sprechen Sie jetzt. Ja, an Bernd vor allem. Ich hatte ja vor einem Monat geschickt, dass für das letzte Jahr auch noch jetzt die Seilenbestimmungen gefordert werden sollen mit der Bitte um Rückmeldung. Ich hatte da nichts gehört. Ist es jetzt angefordert von euch oder hängt es noch? Ja, ich hatte gerade auch schon mit der Larian da Nachrichten ausgetauscht. Ja, das ist angefordert, ganz klar. Ich werde morgen da auch nochmal nachhören. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt wegen Karneval und so weiter, da keine Ahnung, was die Leute auch irgendwie im Urlaub sind oder was. Werde da aber jetzt Druck machen, ob irgendwas noch fehlt, ob die noch irgendwas brauchen, ob die das aus grundsätzlichen Erwägungen nicht machen oder weiß der Teufel was. Das ist nicht das erste Mal, dass wir Schwierigkeiten mit so einer Sache haben. Ich gucke, was sie sagen werden. Die hatten mich damals schon darauf aufmerksam gemacht, dass sie das erst, bevor sie da irgendwas sagen möchten, einer juristischen Prüfung innenhäuslich unterziehen wollten. Ich muss hören, was da draus geworden ist. Ja gut, das, was Manuela da hatte, wo du jetzt dich wahrscheinlich drauf beziehst, das ist dann wohl Krefeld 2015, aber ich meine jetzt auch der Landesverband 2016. Hä? Seilenbestätigung 2016? Zum 31.12.2016 steht dann wieder eine Wirtschaftsprüfung an. Ich verstehe es nicht ganz. Ja, hatte ich vor einem Monat geschickt an dich und an Schatzmeister Ed. Dass er natürlich auch wieder 2016 durch den Wirtschaftsprüfer muss und wir dieses Mal halt entsprechend früh die Seilenbestätigung anfordern sollen. Okay, alles klar. Jetzt weiß ich, wo du bist. Okay. Nein, das ist nach meinem Wissen noch nicht passiert. Ich danke aber nochmal für die Erinnerung, dann können wir das, und du hast völlig recht, das kann man in diesem Jahr frühzeitig auf den Weg bringen. Alles klar, danke. Ich werde mich drum kümmern und beim nächsten Mal in 2 Wochen sollte das auch schon an die ganzen Stellen raus sein. Okay, prima. Unsere Einschätzung von deiner Frage eben, Rücktritt ist nicht, du sollst gefälligst durchziehen. Bäh. Ja, du bist aber nicht im Landesverband NRW. Gibt's sonst noch Fragen? Dann machen wir mal weiter. Wir haben hier noch die Statistikberichte. Aktuell haben wir 3.546 Mitglieder und davon sind 1.162 stimmberechtigt. Zu den Kontoständen, gibt es da irgendetwas Besonderes zu vermerken, Bernd? Sonst würde ich einfach weitermachen. Nein, von meiner Seite nicht. Du siehst, dass die Budgets oder ihr seht, dass die Budgets der VKVs angefügt sind. Ich habe eine Mail an die Konkurrenzparteien sämtlicher Couleur vorbereitet, damit die auch informiert sind, über wie viel Geld wir so verfügen und was wir so damit anfangen. Hab die aber noch nicht abgeschickt, werde das nachher in Ö mal beantragen, ob das abschicken darf. Okay, sehr schön. Also ganz aktuell, Stand 2. März, die VKV-Kontostände. Und genau. Wir wollen die jetzt auch alle zwei Wochen einfügen, weil das wird natürlich immer so im Fortschritt des Wahlkampfes und natürlich auch, was die Aufwendung für eben Wahlkampfmittel angeht, denke ich mal, dass das nur schlecht als recht ist, dass man halt da auch so aktuell wie möglich über seinen Budgetstand informiert ist. Wir werden das zweiwöchentlich zur Vorstandssitzung einfügen. Die Stände werden allerdings täglich nach Belegeingang gepflegt. Das heißt also, wenn ein VKV Fragen hat bezüglich des Standes oder den aktuellen Stand, den tagesaktuellen Stand dann wirklich braucht, kann er natürlich jederzeit in der LGS anrufen. Dort sitzt der Kollege, der Martin, der pflegt auch diese Stände eben aktuell. Und dort können die Informationen dann, wie gesagt, auch tagesaktuell abgerufen werden. Eine Frage, wenn ich jetzt die Budgets sehe, da ist ja erstens, fällt ja auf Aachen mit einem sehr kleinen Stand 170,95 und letzte Aktivität 2.11.2016. Und jetzt hatte Aachen ja immer hohe Ausgaben für ihre Lokalität, da ihr Büro, und das Büro ist ja zum 31.12. endgültig aufgegeben worden, und seitdem müsste da eigentlich der Kontostand jetzt erheblich aufgewachsen sein, auch durch die bezahlten Mitgliedsbeiträge. Wann wird das aktualisiert? Die Mitgliedsbeiträge werden aktualisiert, sobald sie die Sachen, die direkt gezahlt werden, werden aktualisiert, sobald sie bei uns eingehen. Wenn das auf den Bund aufläuft, wird es halt eben entsprechend über den Bund aktualisiert. Die Einzahlungen für das Büro finden natürlich ebenso wie die Aufwendungen für das Büro nicht mehr statt. Im Normalfall wird alles das, was eingeht, auch so zeitnah wie möglich eben tagtäglich oder zumindest mal halbwegs ajour, das heißt innerhalb des Tages, des nächsten, des Folgetages aktualisiert. Wenn das hier noch nicht drin ist, kann das sein, dass die Sachen über das Bundes- oder Landeskonto gelaufen sind, und dort funktioniert das halt ein bisschen anders als direkt. Gut. Dann zweite Frage, diese Mail, die du schicken willst an die anderen Parteien, beinhaltet die dann auch die Rückfrage? War ein Scherz. Okay, dann, dass die uns entsprechend ihre Daten dann nennen, ja? Ja, genau. Und ich bin mal gespannt, ob sie das denn tun. Ich wollte damit natürlich, sagen wir mal so, scherzhaft und quasi satirisch darauf hindeuten, dass wir uns ziemlich nackig machen, halt auch gerade wenn es um solche wichtigen Sachen geht wie Landtagswahl NRW, sodass halt im Prinzip jeder informiert ist, über welche Mittel wir quasi verfügen können. Vielleicht kurz noch zum VKV Aachen. Da hat sich also im Vergleich zum Stand 31.01. schon ein bisschen was verbessert. Also das scheint dann doch auch alles irgendwie eingepflegt zu werden. Ach so. Ja, und bei der Gelegenheit Anmerkungen, Beschwerden, Nachfragen bezüglich der Standhöhe oder auch der Zusammensetzung, also wie der Stand zustande kommt, ob das zu viel, zu wenig oder sonst irgendwas ist, zu wenig ist es eh immer, aber auch das bitte direkt an der LGS absprechen. Der Martin hat den Blick über die Einzahlungen jeweils, das heißt also über die komplette Buchungsliste, was das angeht, und kann zu all diesen Dingen jederzeit Auskunft geben. Wenn also jemand der Meinung ist, da sind Sachen nicht verbucht worden, da ist zu viel oder der Stand ist zu niedrig oder zu hoch oder was auch immer, dann bitte auch mit solchen Dingen gar nicht lange fackeln und nachfragen. Gerüchte über irgendwie merkwürdige Buchungsstände und sonst irgendwas können wir uns gar nicht leisten, das wisst ihr selber. Fragt einfach nach, klärt die Sachen. Kommunikation kann da so manches direkt im Keim ersticken. Okay, danke schön. Wenn wir jetzt nichts mehr zu den Statistiken haben, wäre das nächste unsere Termine. Da haben wir jetzt am Wochenende, 4. und 5. März, die Aufstellungsversammlung der Bundesliste und ein Landesparteitag in Bielefeld. Dann habe ich hier drin stehen, 25. und 26. März, der Bundesparteitag in der Heinrich-Heine-Gesamtschule in Düsseldorf. Und Überraschung, 14. Mai, Landtagswahlen in NRW. Dazu haben wir dann noch die geplanten Termine für den nächsten LPT, 10. und 11. 6. in Soest. Und der letzte LPT, 25. und 26. November in Herne. Wie gesagt, geplant. Sami. Ja, ich habe eben im C oben geguckt. Da ist ein Protokoll vom 2.2. Kann mir einer den Link? Danke. Gibt es noch weitere Termine? Okay, sehr schön. Machen wir schnell weiter. Workflow seit der letzten Sitzung. Da haben wir immer noch ein verschobenes Projekt, LAVO-Sprechstunde mit Fraktionen. Gibt es da was Neues? Nee, ne? Und wir haben die Sperrklausel-Klage, wieder Vorlage aus der letzten Sitzung. Gibt es da etwas Neues? Gibt es da nochmal eine Spendenseite, Bernd? Ja, soll es. Ich muss nachhören. Okay. Aber ich habe dann noch mit dem Kollegen noch ein, zwei andere Sachen auf der Liste. Von daher lohnt es sich mal wieder. Und bezüglich des Workflows LAVO-Sprechstunde und so weiter, da gibt es, glaube ich, einen Antrag im Teil Sonstigen weiter unten. Aber der kommt ja nachher dann noch. Ah, okay, danke. Gut. Infos aus der Fraktion. Wen haben wir denn da und wer möchte uns was berichten? Also ich möchte nicht, aber es war sitzungsfreie Woche. Aus meiner persönlichen Wahrnehmung ist nicht allzu viel passiert in der Fraktion. Stimmt. Siehst du, der Joachim unterstützt mich bei diesen wichtigen Infos, die wir weitergeben. War Karneval. Ich weiß jetzt allerdings nicht, könnte man ja hier mal erwähnen, Daniel, ob ihr mitgekriegt habt, was Altweiber passiert ist. Joachim, ist da etwa deine große Anfrage zu Bertelsmann durch die Medien gegangen? Die große Anfrage der Fraktion, meine ist das nicht. Entschuldigung. Ich hab den Rechercheur nicht allein bezahlt. Der Bernd hat eine Wortmeldung. Nee, ich ziehe zurück. Es war der Joachim sagt völlig zu Recht, es war Karneval und von daher erübrigt sich die Nachfrage. Okay. Aber das mit der großen Anfrage ist überall durchgegangen, oder? Habt ihr mitgekriegt, Rheinische Post? Wenn ich schon Rederecht habe für eine Wortmeldung, könntest du vielleicht noch mal mit zwei Sätzen umreißen, was diese Anfrage beinhaltet und was die Hintergründe sind etc., damit die Leute, die vielleicht jetzt nicht gerade oder die ein bisschen auf dem Schlauch stehen, da noch mal dass du die einfach mitnimmst und abholst. Also wir haben am 6. April 2016 eine große Anfrage an die Landesregierung eingereicht über den Landtag zum Einfluss der Bertelsmann-Stiftung auf die Landespolitik und nicht nur der Bertelsmann-Stiftung. Wir haben auch nach den untergeordneten Stiftungs- und Tochtergesellschaften, wie auch immer, gefragt und wir haben nach dem Einfluss des Konzerns gefragt. Insgesamt 42 Fragen gestellt. Auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass, wenn man das Stichwort Bertelsmann in die Landtagsdatenbank als Suchbegriff eingibt, man ungefähr 1600 und ein paar gequetschte Treffer kriegt. Bei der Körperstiftung oder bei der Robert-Bosch-Stiftung aber nur irgendwas zwischen 16 und 50 Treffer. Also die wird einfach oft genannt in Reden, in Ausschüssen und so weiter. Wir wollten das halt wissen und haben auch nach Avato gefragt, weil wir natürlich wissen, dass das Callcenter, also die Schnittstelle zwischen Bürger und Frau Kraft, von der Avato AG betrieben wird. Das ist ein Dienstleistungsunternehmen, Avato Services, ist eine 100%ige Tochter der Bertelsmann Unternehmensgruppe und so weiter. Und insgesamt ist rausgekommen in der Anfrage, dass 89 Projekte zwischen der Landesregierung und der Bertelsmann Stiftung in den letzten Jahren gelaufen sind. Ich möchte das eigentlich nicht alles erzählen. Wir haben zurückgefragt bis zu Johannes Rau 1992 und die haben gesagt, alles, was älter als 10 Jahre ist, beantworten sie nicht, weil die Unterlagen weggeschmissen sind. Stichwort Aufbewahrungsfrist, was man bei Ministerien auch nicht glauben muss. Auf jeden Fall haben sich Staatsrechtler, Juristen darüber aufgeregt, das wäre nicht ganz einwandfrei unter politischen Gesichtspunkten. Und vor ein paar Monaten hat mich ein Redakteur der Rheinischen Post angerufen, der für die Wahlkampfberichterstattung der Koordinator ist und mich gebeten um Unterlagen nochmal. Die große Anfrage ist exakt 6 Monate später kam die Antwort raus und am 1. Dezember gibt es dazu eine Debatte. Wer sich den Scheiß mal auf Video reinziehen möchte, ich habe den in meinem Blog, da gibt es was zur Bertelsmann-Anfrage, da sind sämtliche Redebeiträge auch der anderen Fraktionen drin, stellenweise verniedlichend und das ist da alles gar nichts und die Piraten wollen da bloß skandalisieren und Hetze machen und so. Das war ein ziemlicher Aufruhr. Es gab auch auf Telepolis zum Thema Lobbyismuskönig Bertelsmann, die Bertelsmann-Akte Piraten decken auf, in dem Online-Blog von Heise richtig viel Wind. Und jetzt hat mich vor kurzem eine Redakteurin von der Rheinischen Post angerufen eine Frau Bialdiga, die war vorher landespolitische Korrespondentin bei der Süddeutschen und ist zur RP gewechselt, was irgendwie jetzt nicht so nach Aufstieg riecht, von der Süddeutschen zur Rheinischen Post. Ich vermute, da ist eine Journalistenfehde im Hintergrund mit dafür verantwortlich, dass die RP das nochmal thematisiert hat. Aber wir hatten jedenfalls Altweiber zwei fette Beiträge mit der Krake vorne drauf, in der Rheinischen Post auf der ersten Seite und dann nochmal auf der Seite Politik A2. Was mich geärgert hat, die Piraten sind weder im Titel noch im Untertitel erwähnt worden, aber jeweils in den Artikeln. Und im zweiten Beitrag bin ich auch mit einem Wortzitat dabei. Auf jeden Fall hat das nochmal so Wind gemacht, dass Telepolis das auch nochmal aufgegriffen hat. Und Professor Morlock aus Düsseldorf und Professor Degenhardt aus Leipzig, zwei wirklich deutschlandweit anerkannte Staatsrechtler, haben gesagt, weil die Frau die angerufen hat, es gibt keine offiziellen Statements zu der Antwort der Landesregierung von denen, die Frau hat die angerufen, denen die Antwort der Landesregierung vorgelegt und gefragt, wie sehen Sie das als Juristen? Und die haben beide gesagt, das geht demokratisch nicht mit rechten Dingen zu. Und wir hoffen halt, ich sag mal so, dieses ganze Bertelsmann-Ding ist am Anfang eher müde aufgeploppt, zuerst in Westfalen, wo man denkt, das ist ja eigentlich ein deutschlandweites Thema. Nein, irgendwo in Ostwestfalen, da, was weiß ich, im Kreis Paderborn, um die Ecke Gütersloh, ist das aufgeploppt, das Thema, und dort von der Glocke, ein örtliches Magazin, erstmal behandelt worden und ansonsten gar nicht. Dann hat der Tagesspiegel in Berlin was dazu geschrieben, in einem völlig anderen Kontext und die Piratenanfrage nur erwähnt und da war nicht viel. Und irgendwie scheint sich das Ding jetzt zu so einem Slow Burner, zu so einem Kriecher, ich weiß nicht, wenn Silvester der Kracher nicht richtig angeht, kennt ihr ja auch, zu entwickeln. Und es wird die Landesregierung offensichtlich noch länger beschäftigen. Ich habe mittlerweile auch von zwei Wissenschaftlern gehört, die an Buchpublikationen zum Thema Stiftungsrecht arbeiten, die tatsächlich die Antwort der Landesregierung kritisch unter die Lupe nehmen und nochmal literarisch oder fachliterarisch verwerten. Ich glaube, das reicht. Okay, danke. Ja, Bernd, ist deine Frage beantwortet. Ja, ja, wunderbar, wunderbar. Ja, danke euch. Ich habe jetzt gesehen, die Marie ist da. Hallo? Nabend. Nabend. Magst du vielleicht kurz noch was zu deinem Tätigkeitsbericht sagen? Das kann ich gerne tun. Also ich war mit dem Harald zusammen auf der Aufstellungsversammlung in Warendorf. Das war sehr nett. Und dann war ich mit dem Stefan Borgräfer auf der Podiumsdiskussion in Münster vom Flüchtlingsrat NRW. Und dann in der Vorstandssprechstunde und ja, Request-Tracker, Umlaufbeschlüsse, sowas. Okay, danke schön. Als nächstes hätten wir Bericht Wahlkampforga. Daniel, komm doch nochmal eben hoch. Verdammt, wo ist die Moni, wenn man sie braucht? Ich versuche das mal in aller Kürze. Wir haben ja gerade auch Wahlkampforga-Sprechstunde auch im Mumble gehabt. Im Wesentlichen gibt es eigentlich so zwei größere Baustellen, um die wir uns irgendwie gerade kümmern. Das ist zum einen natürlich all das, was mit Materialbestellung und so weiter zu tun hat. Da sind jetzt diverse Voraussetzungen geschaffen worden, dass halt eben Plakate, Großplakate, Werbemittel und so weiter und so fort zentral auf einer Plattform sozusagen durch die KV oder VKV geordert werden können. Da passiert eine ganze Menge derzeit und soll wohl in den nächsten Tagen irgendwann fertig sein. Da weiß ich aber ehrlich gesagt gerade nicht genau wann. Und zweiter Punkt ist, ich sag mal, alles, was mit Wahlprogrammen und Flyern zu tun hat. Da sitzen wir jetzt seit dem Kampagnenseminar dran, zum einen das Wahlprogramm zu lektorieren und irgendwie in Gang zu bringen, einen weiteren Schritt, ein Kurzwahlprogramm daraus zu stricken. Wir sind jetzt, wir haben das jetzt schon mal runtergebrochen aus 103 Seiten, wie es momentan aktueller Stand ist, sind es jetzt, glaube ich, noch 28. Da soll aber noch deutlich weniger, also ich sag mal ungefähr ein Drittel davon soll am Ende rauskommen. Und aus dem ganzen Kram sollen natürlich Flyer gemacht werden. Da gibt es auch schon verschiedene Menschen, die da irgendwo dran setzen und Themenflyer machen. Und das ist so gerade aktuell Stand der Dinge. Und Hilfe ist an allen Enden und Ecken gebraucht, gewünscht und gern gesehen. Ja, das hört sich auch nach sehr viel Arbeit an. Wenn man helfen möchte, wendet man sich am besten an wahlkampf@piraten.nrw. Da läuft es am besten, ja. Okay, gibt es Fragen dazu? Dann danke, Daniel. Machen wir direkt mit den Anträgen weiter. Und zwar haben wir hier ein Ticket 238268, Finanzantrag für die Landtagswahl 2017. Das ist ein VKV-Antrag aus Düren. Antragsteller ist der Dietmar. Dietmar, ist der Dietmar da? Ist jemand da, der ihn vertreten könnte bei diesem Antrag? Hurra! Hallo Jürgen. Genau. Ja, ich bin wieder der, den Sie ins kalte Wasser schubsen. Ich hatte mit dem Ganzen nicht sehr viel direkt zu tun, sondern bin nur am Rande mit der Sache befasst. Die Leute haben mir also ein Ultimatum gestellt und mir gesagt, wenn jetzt nichts passiert, dann passiert auch hier nichts mehr. So, und ich übernehme das jetzt mal, weil ich die Gespräche auch geführt habe mit den Dürenern. Ich habe so eine Aufteilung dieser Unterpunkte einfach mal so vorgenommen und denen vorgeschlagen, wie sie das machen könnten mit 1.000 Euro für Plakate oder Großplakate und so weiter. Sie wollten das nicht einarbeiten, von daher ist der Antrag so geblieben, wie er war. Ich denke mal, vom Ablauf her können wir den trotzdem einfach mal so genehmigen, weil es geht in erster Linie jetzt darum, dass Geld da ist, um im Sinne der Wahlkampfvorbereitungen zum Beispiel die AV durchzuführen, weil da Kosten für den Raum anfallen und eben die Durchführung. Und dann gibt es ja das Portal, wo dann die konkreten Bestellungen für Plakate und Ähnliches gemacht werden, sodass dann quasi das Budget dadurch sich auch von selbst aufteilt auf die verschiedenen Bestellpositionen. Und wichtig ist halt eben, dass die jetzt zumindest auch die Beweglichkeit haben, dass sie die AV wirklich durchführen können, weil sonst fällt nachher die AV aus, weil man da die irgendwie die 60 Euro Raumkosten nicht bezahlen kann. Ja, liebe Vorstandskollegen, gibt es da Anmerkungen zu? Ja, gibt es. Also wir haben ein Ticket erhalten, wo drin steht, dass sich 3 Monate lang nichts getan hat und dass wir jetzt endlich mal in den Grad kommen sollen. Wenn man sich das alte Ticket oder beziehungsweise die alte Abstimmung, das alte Protokoll ansieht, dann steht da drin, dass der Antrag zurückgestellt wird und wir eine etwas genauere Budgetauflistung bekommen. Das ist nicht passiert. Ich frage mich, warum ist das nicht passiert? Und jetzt sollen wir diesen Antrag, genauso wie er vor 3 Monaten nicht abgestimmt wurde, aus guten Gründen, einfach so wieder abstimmen. Warum haben die das nicht gemacht, Harald? Das ist eine ähnliche Diskussion, wie wir sie jetzt an anderer Stelle auch hatten. Es gibt VKVs, wo die dortigen Verantwortlichen sagen, wir erwarten, dass der Landesvorstand das Vertrauen hat, dass wir mit dem Geld, was wir bekommen, vernünftig umgehen. Wir haben das auch in der Vergangenheit gezeigt, dass wir das tun. Und da wir jetzt im Moment gewisse Daten noch nicht verfügbar haben, können wir nicht mehr sagen, als dass wir im Moment von unserem Budget eben diesen Anteil ausgeben wollen für den Wahlkampf. Und ich bin halt der Meinung, dass wir dieses Vertrauen als LAFO geben sollten und plädiere dafür, dass eben auch andere im LAFO das dann mit positiv abstimmen. Da gab es eine Wortmeldung von Bernd. Ja, vielen Dank, Vako. Auch rein. Ja. Ich überlege gerade noch. Also, ich bin ja mittlerweile auch schon so im dritten Jahr quasi Politiker, sollte jetzt meine Ausbildungszeit auch langsam beendet haben und gucke, wie ich das am besten diplomatisch und niemanden ausschließend formuliere. Also es gibt hier ein paar Aspekte, die man sicherlich bedenken muss und über die man mal grundsätzlich reden sollte. Ein paar Sachen hat der Harald gerade angesprochen. Ich finde nichtsdestotrotz einige Äußerungen in hohem Maße befremdlich. Das sind aber Sachen, die wir dringend intern klären müssen. Ich finde weiterhin befremdlich, dass das Ganze hier mit einer Art erpresserischer Intention formuliert wird, nach dem Motto, entweder ihr stimmt das jetzt so ab, wie wir wollen, oder dann tun wir auch nichts mehr. Ich glaube nicht, dass das grundsätzlich eine Basis ist, auf der man hier zusammenarbeiten kann oder auch soll. Wir müssen uns nicht lieb haben oder alle gegenseitig heiraten oder sonst was machen, ja. Aber ein grundsätzlicher Respekt vor der Arbeit des anderen sollte nach wie vor bestehen. Das sollte sich nicht darauf begründen, dass man hier derartige Drohungen in den Raum stellt, so es denn als Drohung gemeint war. Ich weiß, dass du das möglicherweise so nicht gemeint hast. Ich möchte das auch deswegen dich auch gar nicht so scharf angehen, lieber Jürgen. Ich weiß aber, wo du hin willst. Und das ist der Punkt, über den wir natürlich auch mal reden müssen. Ja, ich vertraue grundsätzlich den VKVs. Und ich vertraue auch darauf, dass sie das, das Geld in unserem Sinne auch einsetzen. Bisher ist wenig Gegenteiliges passiert. Manches ist passiert, was ich so nicht entscheiden würde, aber das ist halt das Risiko einer solchen Organisation. Ich frage mich aber, warum halt grundsätzlich irgendwie Pauschalbeträge beantragt werden, wo dann immer gleich irgendwie alles mit abgedeckt werden soll. Das ist schlechterdings gar nicht notwendig. Also jeder VKV hat grundsätzlich ein Budget, das ist hier auch im Protokoll einsehbar, wie vorhin schon mal erwähnt. In diesem Rahmen können Aufwendungen, können Kosten für Wahlkämpfe oder für politische Arbeit bestritten werden. Es ist schlechterdings gar nicht notwendig, dass man Pauschalbudget beantragt in Höhe von 2.000, 3.000, 1.000 oder was auch Euro, um damit irgendwelche Aufwendungen zu bestreiten. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, wenn ihr wisst, dass ihr, keine Ahnung was, 200 Plakate hängen wollt oder 1.000 Flyer bestellen wollt oder 1.000 Kulis oder sonst irgend sowas, ja, die dann 95,90 Mark oder 95,90 € kosten, diese Beträge auch in kleineren Tranchen abfordern. Normalerweise gibt es dieses Gesamtbudget dann sowieso nicht ausgezahlt auf ein Konto, über das ihr dann verfügen könnt, sondern auch das wird dann jeweils abgefordert, wenn die Rechnungen für die Aufwendungen eingehen. Von daher verstehe ich, ist mir das nicht ganz klar, warum hier ein komplett Pauschalbudget beantragt wird. Ihr seid ja nicht die Einzigen, die das machen, oder warum die Notwendigkeit dafür gesehen wird. Natürlich stimmen wir diesen Anträgen zu, die entsprechende Aufwendungen beinhalten und zahlen die Kohle aus. Das ist doch überhaupt gar kein Problem. Stahlrabe, du hattest dich auch gemeldet. Genau, also mehrere Aspekte. Also erstens mal, wir haben heute noch einen Antrag auf der Tagesordnung. Da steht etwas in der Art drin. Da stehen Beträge drin für die verschiedenen Posten. Über die Posten kann man diskutieren, muss man nicht. Selbst wenn man diskutiert, sind wir ja ohnehin gehalten, diese einzelnen Posten, wenn die denn sinnvoll ist, auch zu genehmigen, außer wir haben arge Bedenken. Der nächste Punkt, es geht aber überhaupt nicht um Vertrauen. Das Vertrauen ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist die Kontrolle. Das ist ja kein Spiel hier. Wir geben hier Steuergelder aus. Wir sind rechenschaftspflichtig. Und ich, so für mich so emotional, wenn ich weiß, ich bin dem Bundestagspräsidenten oder der Bundestagspräsidentin Rechenschaft schuldig, dann ist das somit die höchste Instanz, die ich mir überhaupt vorstellen kann, die meine Handlungen kontrolliert. Und ich bin verantwortlich dafür. Ich bin Vorstand und ich habe eine Kontrollfunktion. In meinem Job, da verantworte ich Projekte von einigen Millionen Euro Volumen. Wenn ich da 1.000 Euro ausgeben möchte, die nicht direkt aus dem Projekt begründet sind, dann muss ich mir die auch freigeben lassen von irgendeinem Vorgesetzten. Und wenn das mehr als ein paar 1.000 Euro sind, auch von unserem Geschäftsführer. Und das hat nichts damit zu tun, dass diese Menschen mir nicht vertrauen, der Geschäftsführer mir nicht vertraut, sondern wegen einer Kontrollfunktion, wegen einer Verpflichtung, einer Kontrolle, die diese Menschen ausüben. Das ist absolut Usus überall. Und deshalb verstehe ich die ganze Aufregung dahinter nicht. Dennis? Genau. Einmal, also ich hörte jetzt, es ist eine dreimonatige Historie in diesem Antrag. Das stimmt. Ich glaube, er wurde am 6. Dezember gestellt. Das weiß ich so genau, weil ich deswegen schon von Leuten angerufen wurde, Jürgen. Und das warst nicht du. Um das jetzt hier mal nicht für Klarheit unbedingt zu sorgen, aber ich glaube, dass die Tatsache, und ich denke mal, dass sie dir da nicht so bekannt sein muss, und sonst wüsstest du das. Du hattest deswegen auch schon mit anderen Leuten gesprochen, die mit uns sprechen sollten. Und da hatten wir das dann nochmal erklärt. Warum, wieso, weshalb? Wir sind ja nicht böse. Wir haben diesen Antrag nicht abgelehnt. Anders als vielleicht irgendwie mal gesagt, dieser Antrag ist nicht abgelehnt. Wir erwarteten einfach nur, dass sowohl ein Formfehler da drin behoben wird. Über den lässt sich, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt hinwegsehen, aber das lässt sich auch alles sehr schnell klären. Des Weiteren war eben da drin eine genauere Aufstellung. Und dabei geht es, und das, ich glaube, das haben wir jetzt irgendwie schon 384 Mal gesagt, geht es eben nicht um den Euro hinterm Komma oder um den Cent vor dem Komma, so nach dem Motto, sondern es geht um ein grobes Konzept, welches dahinter steht, dass man weiß, okay, wir wollen so und so viele Plakate bestellen. Denn wenn jetzt die Plakatbestellung, beziehungsweise ich nenne es jetzt einfach mal Bedarfsabfrage, in 3-4 Tagen, vielleicht auch nächste Woche eben losgeht, dann müsst ihr wissen, wie viele Plakate ihr dort abfragen werdet. Und das muss eine relativ große Verbindlichkeit sein. Und diese ungefähre Verbindlichkeit, die ihr auch in diesem Shop, der jetzt kommen wird, an den Tag legen werdet, diesen erwarten wir ungefähr auch in diesen Anträgen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, ja, hier, wir haben den Daumen auf dem Geld. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass wir wissen, okay, das Geld ist sehr gut investiert, das Geld wird sehr gewissenhaft auch ausgegeben. Da vertraue ich dir. Da vertraue ich auch allen Leuten, die diesen Antrag mitgestellt haben. Oh, jetzt klingelt es hier gerade, ich muss mal gleich runter. Da vertraue ich euch allen. Aber bitte nicht hier diese Tatsache auch in den Raum stellen, dass wir diesen Antrag abgelehnt hätten und dass wir ihnen nicht zustimmen wollen und wir weigern uns da nicht, sondern auch, wie häufig gesagt eben, wir haben schon mehrfach gesagt, dass dieser Antrag folgende Bedingungen erfüllen muss. Auch du bist jetzt hier in der Vorstandssitzung, kannst das also hier jetzt zu diesem Zeitpunkt korrigieren. Für diese Nachfragen stehen wir offen. Und dann kann auch dieser Antrag abgestimmt werden. Da steht ja nichts mehr im Wege. Deswegen bist du jetzt hier, das geben wir jedem zur Gelegenheit. Deswegen ist dieser Antrag jetzt auch in dieser Sitzung. Vielen Dank. Okay, habe ich noch eine Wortmeldung? Nein, ich glaube nicht. Jürgen, kannst du das denn etwas näher beschreiben? Beziehungsweise Harald, du hast ja gesagt, es gab da schon mal irgendwie so eine Art Aufstellung, die wurde uns nur nicht zugeschickt. Doch, ich darf da mal kurz was zu sagen. Ich bin nur Ausführungsorgan, auch wenn verschiedene Leute glauben, mein hartes Wort wäre vielleicht aus meinem persönlichen Empfinden so gestellt worden. Ist nicht so. So wurde mir das aufgetragen. Ich bin hier nur der Postbote, wenn man das mal klar sagt. Ich selbst habe da im Moment noch gar keine Sachen in eigener Sache drinne in dieser Geschichte. Also, mir hat man das gesagt, was ich am Anfang ausgeführt hat und nichts anderes. Ich kann weder den Antrag ändern, noch in irgendeiner Form verbessern oder präzisieren. Man hat mir unter anderem zum Beispiel per E-Mail ein paar Beispiele aus ehemaligen Beschlüssen des Vorstandes mitgeteilt, wo Summen bis zu 4.000 Euro pauschal freigegeben wurden, ohne dass irgendjemand irgendeine Aufstellung dafür abgegeben hat. Im Hutu, da im Wiki, wie stelle ich einen Finanzantrag, ist genau bis auf ein Komma, hätte ich bei euch gesagt, unser Finanzantrag als Beispiel gewesen. Nur, dass eben ein anderer VKV die gestellt hat. Also ich gehe davon aus, dass entweder aus irgendeinem Grund die Wiki-Anleitung zum Stellen eines Finanzantrages völlig veraltet ist und eigentlich nur noch da steht, um uns zu ärgern, oder aber wir verstehen das Lesen nicht mehr richtig. Also da gehe ich direkt noch drauf ein. Streite ich mit dem Bernd, da habe ich noch eine Wortmeldung. Nein, dem Stahlrabe gebe ich gerne einen Vortritt, gar kein Problem. Oh, das ist aber lieb. Also Jürgen, da du diese Zahl 4.000 Euro nennst, wenn das ein Antrag aus der jüngsten Vergangenheit ist, ja, das ist ein Beispiel. Das ist ein Beispiel, aber ein ganz, ganz schlechtes. Guckt bitte mal in die Vergangenheit, guckt auf 2013. Wir hatten 2013 zur Bundestagswahl immer wieder genau die gleichen Diskussionen. Aber die sind nie in dieser Schärfe geführt worden. Normalerweise war das nie ein Problem, dass am nächsten Stammtisch, irgendwie muss man doch auf diese 4.000 Euro gekommen sein. Da hat doch irgendeiner gesagt, was kostet ein Plakat? 5 Euro. 200 brauchen wir, sind 1.000 Euro. Was kosten Flyer? Wie viel brauchen wir? Okay, das sind nochmal 1.000 Euro. Und dann kommt man auf die 4.000 Euro. Das ist die eine Variante. Die andere Variante wäre, dass man guckt, wie viel Geld hat denn der VKV? Ach, 4.000 Euro, 4.362, da machen wir mal 4.000 Euro, das passt. Und die zweite Variante wäre für mich ein Indiz, dass sich die Leute, die diesen Antrag stellen, vorher überhaupt keine Gedanken darüber gemacht haben, was die mit dem Geld anfangen wollen. Und das ist scheiße. Das möchten wir so nicht. Wir möchten gerne einfach das gute Gefühl haben, dass die Leute ungefähr wissen, wo die Reise hingeht. Das ist genauso, wie wenn du vielleicht nicht, bist ein bisschen alt für, zu deinen Eltern gehst, aber wenn deine Enkelin vielleicht zu dir kommt und sagst, Opa, gib mir doch mal 500 Euro. Ich möchte gern Süßigkeiten kaufen, Eis, ich möchte ins Kino und ich möchte Alkohol kaufen. Da fragst du doch sofort, wie viel von den 500 Euro möchtest du denn für Alkohol ausgeben? Das ist doch eine ganz normale Frage. So, ich habe jetzt eine Aufteilung reingeschrieben, die ich denen damals auch in einer Mail mitgeteilt habe, die von den Voraussetzungen erstmal eine gewisse Logik hat. Und ich denke, dass da keine Gegendiskussion jetzt aus Richtung Düren gibt. Das werden die so mittragen. Und da die Dinge ja untereinander auch in einer gewissen Hinsicht sozusagen tauschbar sind, sollten wir denen dann so abstimmen. Jetzt aber nochmal der Bernd. Ja, vielen Dank. Also ich möchte ja nochmal den Stahlraum unterstützen und mal eins zur Verdeutlichung sagen. Der VKV Düren hat in der Tat im Augenblick ein Budget von 4.200 oder 4.300 Euro gerundet. So grundsätzlich ist exakt dieses Budget für politische Arbeit da, also im schlimmsten Fall auch komplett für einen Wahlkampf. Mit anderen Worten, nochmal, es braucht gar keinen Pauschalantrag über 1.500, 2.500, meinetwegen 4.000 Euro gestellt zu werden, weil das sowieso impliziert, dass dass das Budget für eben entsprechende Aufwendungen ausgegeben wird. Es reicht völlig aus, dann, wenn die konkreten Maßnahmen, wenn die konkreten Kosten getragen werden müssen, den Antrag zu stellen, zu sagen, ja, wir haben 500 Plakate, wir haben diese und jene Flyer und so weiter und so fort oder auch Räume. Deswegen, auch da und möchte ich nochmal Roni unterstützen, verstehe ich die Aufregung nicht, weil diese Sachen werden bezahlt und euer Budget beträgt 4.300 oder 4.200 paar zerdrückte Euro anstatt 1.500. Ich möchte uns und allen anderen VKVs auch diese Arbeit ersparen, irgendwelche um Freigabe für Pauschalbudgets zu bitten und dann die dann irgendwann mal für Aufwendungen im Wahlkampf, im aktuellen Wahlkampf benutzen. Das ist schlechterdings gar nicht nötig. Ich würde das gerne noch mal kurz. Isand, hast du eine Wortmeldung? Ja, ich habe eine Frage. Ich habe gesehen, in dem Antrag im PET sind jetzt Zahlen eingetragen worden. Ist das so korrekt? Das hat der Harald gerade angetragen. Gerade erklärt, ja. Also ich wollte jetzt auch noch mal ganz kurz dazu sagen, das Beispiel How-to-Finanzantrag, wie es im Wiki steht, das ist schon so richtig. Aber was wir halt hier oft bekommen, sind irgendwie Budgetanträge und keine konkreten Finanzanträge. Und das Budget muss beim Vorstand nicht beantragt werden, weil, haben ja auch schon alle gesagt, das ist das Geld des VKVs und darüber kann er verfügen. Aber was machen wir jetzt mit dem Antrag? Ja, ich hatte auch noch eine letzte Wortmeldung. Also ich plädiere dafür, dem Harald da jetzt zu folgen. Der Harald hatte damals vor 3 Monaten auch gesagt, er spricht mit Ihnen und entwirft das. Er hat das getan. Wenn wir jetzt da eine 200 irgendwo hinterschreiben und das kostet 220, ich kann mich an keinen Fall erinnern, dass der LAFO gesagt hat, du bleibst auf diesem Geld, auf den 200 oder sogar auf den 220, auf den 20 oder den 220. Das passiert nicht. Die Angst, die dahinter steht, kann ich auch ein bisschen verstehen aus 2013. Wenn man das Geld wirklich ausgeben möchte, aktuell, und stellt dann den Antrag, hat man die Angst, dass der Beschluss zu lange dauert. Das war 2013 auch nicht ganz unbegründet. Ich sehe das heutzutage eigentlich weniger kritisch. Ich würde jetzt aber dafür plädieren, den jetzt so mit diesen Zahlen einfach mal so anzunehmen. Und ich hoffe, damit ist Düren dann auch zufrieden. Okay, dann würde ich sagen, stimmen wir einfach mal von oben nach unten ab. Harald? Dafür. Marie? Dafür. Dennis? Ach, Dennis war gerade weg, ne? Ralf? Dafür. Dafür. Stahlrahmen? Dafür. Bernd? Ja, dafür mit der Anmerkung, dass das hoffentlich dann der letzte Antrag über solche Pauschalbudgets ist, weil es gilt nach wie vor das, was hier gesagt wurde, und erspart uns und allen anderen viel Arbeit. Danke aber dafür. Ja, das würde ich unterstützen. Das könnten wir auch als Anmerkung des Vorstands unter den Antrag vielleicht nochmal drunter schreiben. Dann bin ich auch dafür. Okay. Nächster Antrag, auch ein Finanzantrag, auch VKV, diesmal Herne. Ticket Nummer 244015, Finanzantrag für den Landtagswahlkampf, Finanzantrag zur Finanzierung des Piratenbüros. Das sind eigentlich streng genommen zwei Anträge. Antragsteller ist der Jürgen. Ist das jetzt wieder der Jürgen? Oder ist das ein anderer Jürgen? Hat nix, haben wir im Sprechenraum. Hallo. Hallo. Das ist in diesem Fall ein anderer Jürgen, Jürgen vom VKV Herne. Hallo, magst du uns deinen Antrag ein bisschen vorstellen? Wir haben uns auf einem Stammtisch überlegt, welche Sachen und Leistungen wir im Rahmen des Wahlkampfs machen wollen. Das waren im Wesentlichen natürlich Plakate, das waren Flyer, das waren verschiedene Informationsstände, die wir aufbauen wollen. Es sind neben den allgemeinen Plakaten dann auch lokale Sachen geplant. Und dafür haben wir jetzt einfach Pi mal Daumen die Gelder geschätzt, die wir dafür brauchen. Und das ist dann die Zusammenstellung, die wir gemacht haben. Okay, danke dir. Der Starrer hat schon wieder eine Wortmeldung. Naja, wie immer. Und jetzt interpretiert das nicht wieder als Dagegenschießen oder Arroganz. Ich stelle einfach nur Fragen. Und zwar, also erstmal zu den Plakaten. 200 Plakate für 1000 Euro. Kostet ein Plakat inzwischen 5 Euro? Das ist uns so nicht bekannt. Wir haben jetzt erstmal Pi mal Daumen die Dings geschätzt, weil wir natürlich nicht nur Plakat haben wollen. Wir haben auch daneben noch einzelne Plakate, die wir für die lokalen Sachen brauchen. Das heißt, den lokalen Kandidaten, dafür müssen wir ja Einzelplakate machen, die natürlich logischerweise, weil Kleinserie sind, deutlich teurer sind, als wenn ich jetzt in Menge abnehme. Nagelt mich nicht auf einen Euro oder Cent oder sonst etwas fest. Das ist Pi mal Daumen gerechnet. Wenn das nicht hinkommt oder Geld überbleibt, wird auch nur das in Rechnung gestellt, was wir tatsächlich verausgaben. Ich frage ja nur, und du gibst mir jetzt auch das Gefühl, ihr habt euch Gedanken gemacht. Das ist ja das, was ich hören will. Die zweite Frage mit den Flyern. Was hast du da? 18.000 Flyer. Wer verteilt denn die? Ein Teil logischerweise an den Infoständen. Wir haben uns aber auch schon so ein bisschen auf die verschiedenen Gebiete geeinigt, was wir leisten können. Und wir gucken uns gerade nach Jugendlichen um, die uns dabei helfen. Und die Herner, die ich kenne, sind Kampfschweine und die machen das auch. Ja, das wollte ich hören. Also ihr überlegt tatsächlich auch Hilfe. Also 20.000 Flyer in Briefkästen, das ist schon eine Nummer. Wir haben ja hier auch Flyer verteilt, ich habe das selber gemacht. Das ist schon eine Nummer, Chapeau, wenn ihr das hinkriegt. Okay. Wir tun unser Bestes. Das waren meine Fragen zu Teil A. Sollen wir Teil A und Teil B, das stimmen wir separat ab, richtig? Bitte, ja. Ich habe jetzt hier noch den Dennis und danach nochmal den Bernd. Also ich finde das gut, wie sich wie ihr euch da Gedanken gemacht habt. Kurze Anmerkung, vielleicht lässt sich dadurch auch ein bisschen der Antrag abwandeln. Planmäßig soll das Plakat 1,50 Euro kosten, also die Serienplakate, also die generischen, die wir haben, die wir zur Verfügung stellen werden. Also, wo wir die Druckmotive zur Verfügung stellen werden, so. Und euch natürlich gerne die Finanzmittel. Das soll 1,50 Euro das Stück kosten. Das sind dann Hohlkammerplakate. Und wenn ihr natürlich eigene drucken wollt, da hast du vollkommen recht, dann müsst ihr das natürlich in eurer Budgetausstellung da extra berücksichtigen. Aber ich könnte diesem Antrag auf jeden Fall zustimmen. Bernd? Ja, danke, Vako. Also Fragen habe ich vor allen Dingen zu B. Da mit diesem Piratenbüro, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Da würde ich erstmal grundsätzlich nochmal um Erläuterungen auseinanderklamüsern bitten. Aber das kommt, glaube ich, jetzt in der Folge noch. Und dann schreibt der Kollege unnamed hier im Chat, irgendwie 1000 Flyer 1500 Flyer 40 Euro. Das heißt also, der Betrag für 20.000 Flyer wäre erheblich geringer als 1300 Euro. Habt ihr euch denn schon Angebote eingeholt oder sind das erstmal, sagen wir mal, so über den Daumen geschätzte Aufwendungen? Das sind rein über den Daumen geschätzte Aufwendungen. Wir würden natürlich, wenn solche Infoflyer zentral bereitgestellt werden, die aus dem Pool kaufen, was ja dann wahrscheinlich nochmal billiger wird. Wie gesagt, wir nehmen nur das Geld in die Hand, das wir auch tatsächlich benötigen. Das war jetzt eher eine Maximumschätzung, um im Zweifel nicht zu überbieten, sondern auf jeden Fall Luft zu haben. Okay, alles klar, danke. Gut, sollen wir dann vielleicht über Teil A einfach mal abstimmen? Würde ich vorschlagen. Isan, kommst du damit dann zurecht, dass wir dann das jetzt zweiteilen? Eine Frage hätte ich noch, eine Nachfrage. Rein Interesse halber. Ihr wollt jetzt 3.500 Euro beantragen, was völlig in Ordnung ist. Ihr habt ein Budget von, glaube ich, lass mich noch mal kurz gucken, ich glaube 4.800 oder sowas war da, ne? 4.800. Habt ihr denn bei diesem Finanzantrag und bei der Besprechung am Stammtisch auch schon mal Überlegungen gemacht? Das interessiert rein Interesse halber in Bezug auf Bundestagswahl. Bundestagswahl steht bei uns noch nicht an. Wir werden natürlich das, was überbleibt, in die Bundestagswahl reinziehen. Für uns steht definitiv Landtagswahl mit absoluter Priorität vorne. Bundestagswahl wird von den Resten finanziert. Ah, alles klar, danke. Außerdem wird es ja dieses Jahr noch ein paar Mittel geben, die dann auflaufen jetzt in den nächsten Monaten für die Bundestagswahl. Ne? Okay, dann lasst uns abstimmen. Ich fange unten an. Ich bin dafür, Bernd. Ja, dafür, klar. Stahlrabe? Dafür. Ralf? Dafür. Dennis? Dafür. Marie? Dafür. Harald? Dafür. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu Teil B, Finanzantrag zur Finanzierung des Piratenbüros Herne. Magst du da noch mal was zu sagen? Kein Problem. Also, unser Piratenbüro ist eigentlich ein Büro, das von der Fraktion, Gemeinschaftsfraktion Piraten AL, im Rat der Stadt Herne gemietet worden ist. Und sowohl die AL als auch wir sind, wenn man so will, Untermieter. Wir haben das Recht, die Räumlichkeiten zu nutzen, einschließlich technischen Equipments. Und dafür fallen monatlich anteilsmäßig Kosten in Höhe von 36 Euro an. Diese 36 Euro wurden bisher in bar von Mitgliedern des VKV Herne bezahlt. Ohne dass das über irgendwelche Bücher ging, das wurde also direkt und persönlich bezahlt. Es wurden auch keine Spendenquittungen oder sonst was in Anspruch genommen. Das wurde jetzt auf dem letzten oder vorletzten Stammtisch hinterfragt, weil A, natürlich einige jetzt doch lieber eine Spendenquittung haben wollen und B, natürlich auch wurde hinterfragt, wenn wir das Geld tatsächlich als Spende geben, würden natürlich auch entsprechend ein Anteil dann entsprechend vom Land bzw. vom Bund noch dazu kommen, sodass entsprechend sich das Volumen, das insgesamt zur Verfügung steht, würde erhöhen könnte. Daher ist die Gedanke gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das, was wir bisher privat gespendet haben, spenden wir an den Landesverband mit der Einschränkung, dass es eben nur für den VKV Herne zweckgebunden zur Verfügung gestellt wird und daraus werden dann entsprechend die Mieten bezahlt. Die werden auch erst dann in Anspruch genommen, das war die Überlegung, die wir hatten, wenn tatsächlich die Gelder tatsächlich auch eingezahlt sind, erst dann würden wir die Miete in Anspruch nehmen. Bernd. Das war, glaube ich, eine Zehntelsekunde vor dem Stahlrahmen, aber wahrscheinlich geht das in die gleiche Richtung. Ja, vielen Dank, Vako. Vielen Dank auch dir, Jürgen war das, ne, oder? Korrekt. Ja, Jürgen. Jetzt muss ich das erstmal auseinanderklamüsern. Die Piraten Herne mieten quasi Flächen von der Fraktion in Herne, richtig? Flächen beziehungsweise zeitliche Anteile. Ah, okay. Also quasi die Nutzung oder die Mitnutzung des Büros dort. Wir sind, wenn man so will, Untermieter, genau. Okay, also grundsätzlich ja, das ist löblich und das ist ja auch richtig, dass ihr das so machen wollt. Und ja, auf diesem Wege würde tatsächlich nochmal ein Teil Parteienfinanzierung für die Parteienfinanzierung gutgeschrieben werden. Der Nachteil, den dieser Weg natürlich in diesem Fall hat, da könnt ihr euch wahrscheinlich denken, ist, wir brauchen natürlich dafür dann Verträge und Mietvertrag und so weiter und so fort. Wir haben einen Vertrag und wir haben natürlich auch entsprechende Unterlagen, die wir bereitstellen können. Ja, das ist doch schon mal gut. Die müssten dann auch auf den LV lauten. Ich weiß nicht, wer im Augenblick als Mieter eingetragen ist, etc. Das habt ihr ja dann offensichtlich alle schon bei euch da vor Ort geregelt. Wir haben im Moment einen Mietvertrag, der lautet auf den VKV, der natürlich nicht rechtsfähig ist, das wissen wir ja alle, aber der lautet auf den VKV und wie gesagt, die Zahlungen wurden jetzt privat geleistet und insofern war es bisher erstmal unkritisch, den können wir problemlos auf den Landesverband umschreiben lassen. Ich flüstere das jetzt mal ganz leise, wer hat denn den unterschrieben? Tja, das wird wohl der Büropirat gewesen sein, ne? Ach so, ich hab's. Alles klar, ja, ja, gut, okay. Starrabe bitte. Oder nee, ich gebe das Wort natürlich zurück an Vako, logischerweise, Entschuldigung. Ach, das war jetzt nicht nötig. Starrabe bitte. Naja, du hast die Fragen ja alle gestellt. Meine Frage wäre auch gewesen, geht das, wenn der Mietvertrag nicht auf den LV läuft? Ich glaube nicht. Das bisherige ist uns ja Schnuppe, das war eine Privatangelegenheit ganz offensichtlich. Wenn ihr sagt, ihr könnt das umstellen, ja, bestens. Das mit dieser Geschichte, wir zahlen ein und dann wird die Miete erst gezahlt, wenn, mit Verlaub, aber das ist zu kompliziert. Bei 36 Euro im Monat und bei den Einkünften oder bei den Mitteln, die ihr zur Verfügung habt, wenn der LV für euren VKV einen Mietvertrag abschließt in Höhe von 36 Euro, dann wird der bedient. Der wird so lange bedient, bis ihr sagt, wir wollen nicht mehr und wenn ihr, was weiß ich, alle paar Monate mal fragt, haben die Leute auch brav gespendet und wir stellen dann fest, die spenden nicht. Dann muss man sich überlegen, ob man den Mietvertrag vielleicht auflöst. Ja? Aber ich sag mal, wenn wirklich keiner spendet, dann wird euer VKV-Konto mit 432 Euro, kann das sein, habe ich mich nicht verrechnet, belastet pro Jahr. Das könnt ihr auch so noch verknusen. Also das ist alles ein bisschen zu kompliziert. Schreibt den Mietvertrag auf uns, wir überweisen das monatlich und ihr spendet brav zurück und alles ist fein. Kann ich gut mitleben. Können wir den jetzt trotzdem so abstimmen? Ja, was die, wie die sich da intern organisieren mit ihren Spenden, ist uns relativ schnuppe. Aber wir stellen ja, also der Antrag lautet im Wortlaut, das andere ist ja nur Erklärung, der Antrag lautet ja im Wortlaut, dass wir die Mittel für die Miete dieses Büros freigeben sollen. Das können wir ja tun. Okay. Bernd, wolltest du noch was sagen? Ja, ich habe noch eine sachliche Frage zumindest. Und die betrifft da auch wieder Dauerschuldverhältnisse über die Landtags- respektive Bundestagswahl hinaus. Habt ihr den Mietvertrag befristet? Im Normalfall schließen wir keine Verträge mehr ab, die halt über diese Zeiten hinauslaufen, die sich nicht gegenfinanzieren. Jetzt ist es im Fall 36 Euro im Monat sicherlich ein bisschen anders zu beurteilen. Nichtsdestotrotz hätte ich gerne eine Befristung in irgendeiner Form drin und ich kann mir vorstellen, dass sie ohnehin drin ist, nämlich bis zur nächsten Kommunalwahl. Liege ich da eventuell richtig? Unser Mietvertrag ist befristet tatsächlich bis zur Kommunalwahl, weil wir ja gar nicht mehr wissen, ob wir danach noch eine Fraktion sind, beziehungsweise Gruppe oder sonst etwas. Und insofern ist logischerweise der Hauptmietvertrag per se befristet und da wir ein Untermietvertragverhältnis haben, logischerweise ist das mit befristet. Und die Deckung ist ja angekündigt. Ja, lieber Harald, also ob die Deckung angekündigt ist, das kann für die Entscheidung hier nicht von Belang sein. Sorry, aber das ist einfach so. Angekündigt ist vieles im Leben. Wenn ich 4.800 Euro habe, minus 3,5 macht das 1,3. Damit wäre die Deckung zumindest da für die nächsten 3 Jahre. Damit hätte ich da auch kein Problem. Abgesehen davon hat so ein Mietvertrag ja auch in der Regel eine Kündigungsfrist, oder? Außer er ist fest auf Zeit geschlossen. Was er ja ist. Also der Vertrag ist auf befristet. Wir haben aber immer die Möglichkeit mit Ende des Quartals oder zum Ende des folgenden Quartals zu kündigen. Naja, bitte. Jo, alles klar, kein Problem. Und wunderbar, Frage beantwortet. Danke. Bitte sehr, Vako, danke. Ja, dann würde ich sagen, wir stimmen das mal wieder ab. Und hallo Masch. Hallo Masch. Guten Abend. Harald, dafür? Dafür. Marie? Dafür. Masch, kannst du mal was sagen, oder? Ich habe es nicht mitbekommen, ich halte mich aus der Abstimmung raus. Okay, Dennis? Dafür. Hi. Dafür. Starrer? Dafür. Bernd? Dafür. Ich bin auch dafür. Dann haben wir das so angenommen. Okay, danke. Ja, danke dir. Nächster Antrag. Schon wieder ein Finanzantrag. Ticketnummer 244071, Wahlkampfmittel Direktkandidat. Das ist VKV Olpe. Haben wir jemanden hier aus dem VKV Olpe, der das vorstellen kann? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich lese es gerade mal vor. Wir beantragen die Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe von 220 Euro aus dem Konto des virtuellen Kreisverbands Kreis Olpe. Die Mittel sind zweckgebunden für Direktkandidatenflyer DIN A5, 1500 Stück für ca. 40,98 Euro. Direktkandidatenplakate für ca. 164,86 Euro. Lustig, das ist ca. davor. Es handelt sich um personalisierte Werbemittel für die Landtagswahl 2017. Der Bernd ist dafür. Der Stahlrabe ist dafür. Ich bin auch dafür. Harald. Dafür. Marie. Dafür. Marsch. Dafür. Dennis. Dafür. Ralf. Dafür. Das ging doch mal flott. Damit haben wir den Antrag angenommen. Und jetzt haben wir noch unter Sonstiges, ohne Ticketnummer, Verlegung Klarfußsprechstunde. Bernd, der Antrag ist von hier. Bernd, hört man mich? Also ich höre dich. Ich höre dich auch. Der Bernd ist weg. Hilfe, der Bernd ist weg. Dann schieben wir den Antrag. Jo. Schieben wir den Antrag. Dann ist mein Antrag schon dran? Nein, Bernd. Zu spät, du bist zu spät. Ja, magst du den mal gerade vorstellen? Ja, vielen Dank. Mensch, also wird er doch noch behandelt. Ich hatte das vergangene Woche schon angekündigt. Es gibt seit Menschengedenken eine zweiwöchentliche Sprechstunde des Landesvorstands NRW, die, glaube ich, bis vor einiger Zeit auch verhältnismäßig gut besucht war. Diese Resonanz, dieser Besuch hat erheblich nachgelassen. Das kann damit zusammenhängen, unter anderem, dass die zeitlich mittlerweile gegen den Bundesvorstand läuft, also gegen die Bundesvorstandssitzung läuft. Sprich, dass wesentlich mehr Leute Interesse haben, an der Bundesvorstandssitzung teilzunehmen als an der Sprechstunde. Und möglicherweise hat es auch damit zu tun, dass einfach schlicht und ergreifend es nicht viel zu besprechen gibt. Zumindest keine Fragen. Grundsätzlich ist eine Sprechstunde eine gute Einrichtung. Und natürlich kann man im Vornherein nicht wissen, wo der Schuh drückt und ob es tatsächlich brennende Themen gibt, die dort zu behandeln sind. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass die Beteiligung und vor allen Dingen aber auch die Beteiligung innerhalb dieser Sprechstunde komplett nachgelassen hat, stellt sich natürlich die Frage, ob solche Termine um jeden Preis aufrechterhalten werden müssen. Menschen erleichtern sich das Leben natürlich durch Rituale. Rituale geben Sicherheit veranlassen die Leute dazu, sagen wir mal so, zumindest mal auf eine sichere, auch in diesem Fall, Terminlage zu bauen. Gleichwohl kann es nicht in unserem Interesse liegen, dass man auch feste Termine nicht von Zeit zu Zeit nachfragt bezüglich der Sinnhaftigkeit. Ein Ritual, das nur noch einen Selbstzweck darstellt, also eine Sprechstunde, die deswegen stattfindet, weil sie stattfindet, liegt weder in unserem Sinne noch im Sinne der Beteiligten. Und von daher stellt sich für mich die Frage, ob diese Einrichtung nicht möglicherweise obsolet ist. Letztendlich müssen wir uns die Zeit da nicht gegenseitig klauen. Letztendlich, wenn sich herausstellt, dass man darauf verzichten kann, wäre es zumindest mal eine zweiwöchentliche Freischaufelung dieses Termins. Ja, der Mario hat natürlich recht, nichtsdestotrotz. Ich stelle also folgenden Antrag. Entweder wir verlegen diese Sprechstunde oder wir streichen sie direkt. Das gebe ich einfach mal hier zur Diskussion. Aber da rumzusitzen und um 8:30 eine Sprechstunde zu eröffnen, die man 10 Minuten später wieder schließt, weil keiner da ist oder keiner eine Frage hat, ist schlicht und ergreifend überflüssig. Danke sehr. Ich habe mehrere Wortmeldungen. Masch war der Erste, dann Stahlrabe, dann Dennis. Ja, Bernd, danke für den Antrag. Ich würde dich auch heißer schreien, wenn ich diese Donnerstagabende frei hätte. Ganz tolle Sache. Wenn ich denn nicht denken würde, dass wir tatsächlich auch die Sprechstunde brauchen. Wir haben Phasen gehabt, wo die Sprechstunde fantastisch lief, wo wir wunderbare Diskussionen hatten, Diskussionen politischer Natur. Wir hatten natürlich auch einige Sprechstunden, wo wir uns Däumchen drehend um Fragen quasi gebeten haben, die dann doch nicht gekommen sind. Deshalb weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll, die ersatzlos wegfallen zu lassen. Das ist ja der zweite Teil deines Antrages. Die Verlegung hatten wir besprochen, um die Konkurrenzsituation mit der Bundessitzung aufzulösen. Auch charmant, aber da werden wir wieder alle irgendwie schreien, ich kann nicht am Mittwoch und der andere kann nicht am Freitag. Der Donnerstag hatte sich etabliert. Ich denke, wir sind 9 Vorstandsmitglieder aktuell. Wir sind in der glücklichen Situation, vollständig zu sein, in ganzer Breite. Wir hatten schon andere Zeiten und auch in den anderen Zeiten, wo wir vielleicht nur mit 5 Leuten irgendwie aktiv waren, haben wir die Sprechstunde durchgehalten. Vielleicht könnten wir uns nochmal zusammensetzen und überlegen, wie wir uns vorstandsseitig entlasten, dass wir nicht alle jeden Donnerstag beschäftigt sind. Vielleicht gibt es da eine andere Lösung, die ich dann nochmal zur Diskussion stellen wollen würde. Also die ersatzlose Abschaffung ist überhaupt nicht meins, die Verlegung ist diskutabel. Aber die dritte Lösung fände ich noch besser. Die ist aber nicht beantragt. Danke. Starten wir so. Ja, da stimme ich dem Masch vollumfänglich zu. Jetzt muss ich wieder erzählen, so vor dem Krieg, ne, wo es euch alle noch nicht gab. Die LAFO-Sprechstunde war ursprünglich einmal etwas völlig Freiwilliges. Teilnahme war keineswegs verpflichtend und die LAFOs, die eben gerade Zeit und Lust hatten, haben sich dort eingefunden, um möglichen Fragen Rede und Antwort zu stehen. Im Idealfall wurden Fragen schon an uns herangetragen im Vorfeld, sodass man sich vorbereiten konnte, sodass man also auch vorher wusste, ist die Anwesenheit gefordert, ja oder nein. Irgendwann wurde das zur Pflichtveranstaltung und unter SECOR hatten wir das große Glück, dass SECOR die Bundesvorstandssitzung so gelegt hat so zügig war, dass zur Sprechstunde die BUFO-Sitzung fast durch war und alle irgendwie schon heiß gelaufen sind und dann zu uns runtergekommen sind. Das war natürlich geil. Kann mir mal gerade jemand kurz aushelfen, wann beginnt die BUFO-Sitzung aktuell? Um wie viel Uhr? 21 Uhr. Ja, das ist jetzt natürlich Das ist natürlich Höchststrafe, wenn wir dann 20.30 Uhr starten und die Leute haben eine halbe Stunde Zeit, Fragen zu stellen und wenn es spannend wird, hauen die alle ab. Das ist Mist. Vielleicht könnten wir uns darauf einigen, die einfach vorzuverlegen, wobei das natürlich auch wieder ein Zeitproblem ist und dann sind wir natürlich limitiert. Das heißt also, wir haben dann irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit und dann können wir aber sicher sein, dass die Leute alle abhauen. Das wäre mein Vorschlag. Dennis, darf ich, bevor du dran bist, kurz was sagen, ganz kurz. Ich glaube nämlich nicht, dass das mit der BUFO-Sitzung zu tun hat, sondern dass das damit zu tun hat, dass wir jetzt auch immer diese Wahlkampforga-Sprechstunde treffen und so weiter donnerstags haben. Darf ich was sagen? Jetzt darfst du. Genau das Gleiche wollte ich auch sagen. aber okay, genau. Bernd hat vollkommen recht mit seiner Analyse, dass die Wahlkampfsprechstunde, dass die Vorstandssprechstunde aktuell dünner besucht ist. Dass sie etwas dünner besucht ist, muss aber noch lange kein Grund sein, dass sie auf Desinteresse grundsätzlich stößt, denn sie wird ja von Menschen auch besucht. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Zeit vor der Landesvorstandssprechstunde, nämlich die halbe Stunde ab 20 Uhr, dafür nutzen, dass es dort eine Wahlkampfsprechstunde gibt. Und da bin ich sehr froh, dass diese sehr rege genutzt wird. Bernd, du hattest es richtig gesagt in einem sehr ausführlichen und langen Plädoyer, dass es Rituale gibt und tatsächlich konnte das etabliert werden, dieses, ich nenne es jetzt auch mal Ritual, dass Menschen einfach wissen, okay, dann und dann ist Landesvorstandssprechstunde und dann, und das dringt immer mehr durch, ist eine Wahlkampfsprechstunde. Von diesem Ritual möchte ich ungern abweichen, weil sonst sind jeweils beide Sitzungen noch viel weniger besucht. Eine Verlegung sehe ich da tatsächlich auch nicht ein. Dass wir mit der Bundesvorstandssitzung kollidieren, ja, das ist so. Das war in der Vergangenheit tatsächlich genauso. Sehe ich auch gar nicht als Problem ein. Da muss man eben auch, oder da können Leute Prioritäten setzen. Das ist ja jedem selber überlassen. Stahlraber hatte es vorhin noch gesagt, das ist zu einer Pflichtveranstaltung geworden. Ich sehe es tatsächlich nicht als Pflichtveranstaltung. Ich sehe es jedoch so, dass es natürlich schon sehr gerne gesehen ist, dort Fragen vielleicht auch in lockerer Runde zu stellen, Anträge vielleicht auch mal ausführlicher zu besprechen, aber auch eben politische Themen zu diskutieren. Und das haben wir damals, Bernd, ich erinnere mich noch, eingeführt, als wir nämlich einige Tage oder in Folge dort saßen, also nicht durchgängig, aber Vorstandssprechstunden eben dort saßen und ein bisschen Daumen gedreht haben, dass wir dann gesagt haben, okay, wir behandeln hier auch mal so tagesaktuelle oder wochenaktuelle politische Themen. Da bin ich nicht von abgewichen. Ich denke mal, das machen wir immer noch. Jedoch ist es eben auch gerade so, wie Vaku schon richtig sagte und ich es nochmal wiederholt habe, dass die Wahlkampfsprechstunde eben nicht nur von den Mitgliedern sehr gut besucht wird oder zunehmend besser besucht wird, sondern eben auch von uns Landesvorstandsmitgliedern. Ich erinnere mich selber, dass ich schon, ich glaube, zweimal in Folge die Landesvorstandssprechstunde, na, vielleicht geschwänzt habe, weil ich eben gerade in einer Wahlkampfsprechstunde war und es dort eben sehr viele Fragen gab oder sehr viele Zusammenhänge gab, die man lösen sollte bzw. machen sollte. Und von daher plädiere ich nach wie vor dafür, dass wir diesen Termin, so wie er ist, beibehalten. Der Termin hat sich eingeprägt, der Termin hat sich etabliert. Und natürlich können wir das vielleicht vorher absprechen, das stimmt, wer ist da. Wir könnten sogar vorher kommunizieren, wer ist da. Und wir könnten vielleicht sogar, Bernd, du hattest das ja mit den politischen Themen korrekterweise gesagt, wir könnten eben auch vielleicht sogar einen Themenschwerpunkt kommunizieren, sollte es keine Fragen außer, also innerhalb des Gremiums dort geben, nämlich die dort sprechen. Und nach wie vor, also ich würde diesem Antrag von dir nicht zustimmen und wie gesagt, ich plädiere dafür, das alles tatsächlich so zu lassen, wie es ist. Irgendwann ist der Wahlkampf vorbei, es folgt dann natürlich der nächste, aber auch gerade dann brauchen wir diese Sprechstunde. Okay. Gibt es noch Redebedarf? Auch aus dem Auditorium. Das wäre meine nächste Frage. Wenn es keine Wortmeldung gibt, dann hätte ich gerne natürlich noch ein Abschlussstatement für den Antrag. Ich dachte, wir stimmen den ab. Ja. Ach, darf ich nicht nochmal einen Abschluss möchtest machen? Natürlich darfst du nochmal. Jetzt haben wir den Jürgen nochmal im Sprechenraum. Richtig, falls ihr darauf gehofft habt, dass einer der Nutzer dieser Sprechstunde sich mal äußert. Ich habe in größeren Abständen, aber doch relativ intensiv, die Möglichkeit genutzt, diese Sprechstunde zu benutzen, um auf einem relativ kurzen Weg Fragen und Antworten zu erhalten. Ich bin der Meinung, man sollte es in jedem Fall beibehalten, vielleicht nicht in genau der gleichen Form, sondern möglicherweise tatsächlich, dass immer nur ein oder zwei vom Vorstand sich zu einem Themenschwerpunkt Rede und Antwort stehen. Und allgemeine Fragen können ja trotzdem gestellt werden, sofern der Anwesende die zu beantworten weiß, tut er das. Und wenn er es nicht weiß, sagt er, kriegst du schriftlich Nachricht vom Rest des Teams. Okay. Wenn es dann da kommt, noch der Andreas im Sprechenraum. Andreas, bitte. Ja, danke. Ich hatte in den Chat gepostet, ich weiß nicht, ob das jemand liest. Es finden drei Parallel-Mumbles statt zu der vorgeschlagenen Zeit um 19.30 Uhr vor der LAFO-Sitzung. Deswegen halte ich den vorgeschlagenen Termin für etwas ungünstig. Zumindest jetzt vor dem Wahlkampf. Das ist gar kein Vorschlag. Das ist ein Antrag, Entschuldigung. Gut, danke. Bernd, dein Abschlussstatement, fass dich aber bitte ja, kurz. Ja, ich fasse mich kurz. Also bezeichnenderweise hat sich ja auch erst nach Aufforderung, gab es dann auch erst Meinungsäußerungen bezüglich einer Sprechstunde. Erst nach Aufforderung gab es Meinungsäußerungen aus dem Auditorium. Ansonsten hat sich der Vorstand da um sich selbst gedreht. Aber was mich zumindest gefreut hat, ist, dass es zumindest mal eine profunde politische Argumentation gab, die ich öliger und schmieriger noch nie feststellen konnte in der Piranbeta und die schließlich und endlich darin gipfelte mit dem Argument, das haben wir schon immer so gemacht und deswegen müssen wir es so beibehalten, in dem Punkt oder in der Unterstützung oder vielmehr in der Ablehnung dieses Antrags gipfelte. Das ist zumindest mal eine Erkenntnis und nachdem ich feststellen musste, dass ich halt auf diesem Wege hier absolut keine Mehrheit finde, noch nicht mal im Ansatz, bleibt mir nichts anderes übrig, als diesen wohlgemeinten Vorschlag und wohlgemeinten Antrag auch zur politischen Kultur innerhalb der Partei zurückzuziehen. Danke sehr. Darf ich den übernehmen? Nein. Ja. Wenn du den Graben noch tiefer ziehen willst, bitte sehr. Ja, erstmal danke, Bernd. Das ist immer alles so schön positiv, wie du das formulierst. Dennis, du möchtest den Antrag übernehmen? Ja, um deine Klarheit zu schaffen. Okay, dann, wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, würde ich den dann jetzt abstimmen lassen wollen. Dagegen. Marie? Ich habe nochmal eine Rückfrage. Ja. Jetzt generell, wenn wir diesem Antrag zustimmen würden, wir würden die Sprechstunde abschaffen. Und einzelne Vorstandsmitglieder wären zur gewohnten Zeit trotzdem in diesem Raum Vorstandssprechstunde, müsste dann mit einer Ordnungsmaßnahme gerechnet werden. Das kommt einer Revolution gleich, ja. Das ist ja durchaus in Erwägung zu ziehen, wie ich mich jetzt verhalte. Wieso? Ich habe das nicht verstanden. Was sagen Sie, wenn ich vorher eine Ordnungsmaßnahme gegen dich erheben? Stahlrabe, um jetzt bei dem Spaß noch zu bleiben, das ist nicht Bestandteil des Antrags. Nein, aber der wahre Kern dieser Frage lautet doch, der Bock hat, an jedem zweiten Donnerstag dort zu sein, mit Leuten zu sprechen, der ist einfach da. Ob was wir jetzt hier beschließen, ist doch scheißegal. Wenn ein Vorstand im Mumble ist und irgendjemand stellt einem Vorstand im Mumble eine Frage, dann wird er die beantworten oder eben auch nicht. Was soll das? Verpflichtend war das noch nie. Das stimmt, aber sollten wir die Vorstandssprechstunde abschaffen, ist diese natürlich dann nicht mehr unbedingt im Tätigkeitsbericht zu führen. Das wäre auch die eine Sache. Aber es gäbe eben auch keine Kommunikation mehr darüber. Das bedeutet, wir könnten es auch nicht ankündigen, dass eine Vorstandssprechstunde ist oder auch sagen, dass dort folgende Fragen geklärt wurden. Also ich würde gerne eine Vorstandssprechstunde beibehalten, um diese, also auch als formal, damit wir diese auch ankündigen können und sagen, okay, hört mal zu, wir haben am Donnerstag Vorstandssprechstunde und das wäre eben eine wundervolle Sache. Es steht dir natürlich frei, ob du zu dieser kommst oder nicht. Also dir droht genauso gut im umgekehrten Fall natürlich auch keine Ordnungsmaßnahme, solltest du nicht anwesend sein. Also das finde ich ein gutes Argument. Das finde ich ein gutes Argument, ja. So, dann haben wir das jetzt geklärt, dann stimmen wir das jetzt bitte ab. Harald? Nochmal dagegen. Marie? Also ich wäre für die Verlegung, aber an einen anderen Wochentag, aber gegen die Abschaffung. Was? Ach, ich habe verstanden, du hättest was gefragt, um Marie nochmal aufzufordern, das zu wiederholen. Ich bin natürlich dagegen. Dennis? Ich bin auch dagegen. Ralf? Eigentlich wäre ich dafür, weil ich da eigentlich nie Zeit habe. Aber aufgrund der Tatsache, dass man solche Sprechstunden haben sollte, bin ich dagegen. Stahlraber? Ich bin gegen die Abschaffung und habe an keinem anderen Tag Zeit. Bernd? Also ich finde schon komisch, dass der Roni hier so einen Antrag stellt und dann gegen seinen eigenen Antrag stimmt. Das ist, ergibt für mich keinen Sinn. In Anbetracht der Tatsache, dass viele tatsächlich offensichtlich Sympathie für diesen Antrag haben, aber sich aufgrund des Gruppendrucks dann doch wiederum nicht trauen, halt ihrer Meinung auch in der Abstimmung, das ist im Landtag oder im Bundestag natürlich auch ähnlich, erleben wir aus Fraktionszwangsgründen permanent und immer wieder. Die Fraktion der Piraten kann im Landtag davon ein Lied singen. Muss ich einfach mal eine Lanze dafür brechen, auch mal dieser Überzeugung den Weg zu weisen und stimme natürlich für diesen Antrag. Mit Ihrer Erlaubnis, liebe Sitzungsleitung, Bernd, du bist ein Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das mit dem sich nicht trauen, das war jetzt Mist. Ach ja, komm, ein bisschen Polemik darf es auch mal sein am frühen Samstagmorgen. Leute. Ich bin auch dagegen. Damit haben wir diesen Antrag abgelehnt, Dennis. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Umlaufbeschlüssen. Die hat natürlich wieder keiner vertont. Es tut mir jetzt auch leid. Ich lese die dann mal eben schnell vor. Wir haben 1, 2, 3, 4 neue Mitglieder aufgenommen mit den Ticketnummern 242, 663, 240, 061. 243446 und 243652. Dann hatten wir einen Finanzantrag vom VKV Essen, Blätter, Ticket Nummer 243223, Finanzantrag Kosten Außendarstellung, VKV Essen. Die haben einen Finanzantrag gestellt über 225 Euro für eine Unterstützung. Da hatten wir auch nochmal nachgefragt, um was für eine Unterstützung es da genau geht. Das steht im Nachtrag. Das ist für die Erstellung der bereits begonnenen Erklärvideos und das Design der Aktionsbilder für das Bewerben des Essener Stammtisches. Diesen Antrag haben wir angenommen. Dann haben wir einen Finanzantrag Wahlkampfmittel, Landtagswahl Nordrhein-Westfalen, Ticket Nummer 243746. Das ist der VKV-Antrag aus dem Kreisverband Borken. Die haben 4.000 Euro aus ihrem Budget für die Landtagswahl beantragt und auch diesen Antrag haben wir nach Nachfrage angenommen. Ich gucke jetzt nochmal eben, ich glaube, wir haben noch eine Beauftragung ausgesprochen. Ticket Nummer 243875 und zwar haben wir den Piratenschlumpf beauftragt, das nächste Verwaltungstreffen im so wunderbar zentral gelegenen Chemnitz am 22. und 23. April zu besuchen, in unserem Namen, in Ralfs Namen sozusagen. Das waren die Umlaufbeschlüsse. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir sind. Am Ende. Hm. Haben wir da noch was? Zeile 581. Da ist überhaupt nichts drin. Ja, kannst du mal aufrufen, ob ich fertig. Hat denn jemand noch was Besonderes? Isan stöhnt schon. Ach was, ich atme nur schwer. Okay, wir haben nichts Besonderes. Wir haben aber, glaube ich, etwas für den NÖ-Teil, richtig? Ja. Ja, ich glaube schon. Dann würde ich die öffentliche Sitzung schließen um 22.01 Uhr. Nächste Sitzung ist in 14 Tagen am 16. März, wieder um 20.30 Uhr. Und auch wieder im Mumble. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Wir hören und sehen uns. Dankeschön. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.